Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Heute Abend werden in Berlin zum 12. Mal die goldenen Blogger verliehen. Eine Auszeichnung für nicht kommerzielle Publizistinnen und Publizisten, die im Netz unterwegs sind und auf die ein oder andere Weise überzeugen, ob jetzt ernsthaft informierend oder fluffig unterhaltend. Ganze 2000 Vorschläge standen zur Diskussion und wurden mithilfe eines Online-, eines Publikums- und eines Jury-Votings nominiert. Aus der Taufe gehoben hat die Auszeichnung ein Team aktiver Blogger, darunter der Medienjournalist Daniel Fiene. Herzlich willkommen im Kompressor. Hallo. Korrigieren Sie mich gerne, aber mein Eindruck ist, dass Podcasts eigentlich immer wichtiger werden, zum Beispiel während das klassische Bloggen, also das Schreiben im Netz, an Bedeutung verliert. Dafür sprechen ja auch so, ja, im Grunde die Tatsache, dass Blogs wie Kleiner 3 im vergangenen Jahr sogar ihr Ende bekannt gegeben haben. Ja, das stimmt. Also es gibt viele Blogs, die große Fans haben, die mittlerweile eingestellt worden sind. Aber was wir bei der Sichtung in diesem Jahr festgestellt haben, ist, dass es da auch eine große Vielzahl an Blogs und Projekten und Initiativen gibt, die ganz neu entstanden sind. Also Sie haben schon die Zahl gesagt, 2000 Einreichungen gab es, die wir uns angeschaut haben. Und da sind wirklich viele Projekte dabei gewesen, die wir auch noch gar nicht kannten, auch zu Themen, die wir erst gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ich bin überzeugt, die Blogszene ist aktiver denn je. Das war auch für mich eine Überraschung. Jetzt lassen wir uns kurz über die Nominierten in der Königskategorie sprechen. Bloggerin bzw. Blogger des Jahres. Nominiert sind Jasmin Schreiber für Sterben üben, der Cartoonist Rute und Verena Prechtl und Sophia Fasnacht mit The Skinny and the Curvy One. Können Sie uns kurz in wenigen Sätzen schildern, was das für Blogs jeweils sind? Also in diesem Jahr sind die drei Nominierten wirklich total gegensätzlich. The Skinny and the Curvy One, die beiden Modebloggerinnen zeigen, dass ein tolles Modeblog man nicht nur machen kann, wenn man jetzt wirklich, ja sag mal, so ein abgehungerter Kleiderhaken ist, sondern auch, wenn man es ein bisschen fülliger ist und dass das trotzdem toll sein kann und Spaß machen kann. Also das ist wirklich auch so ein Gegenzeitgeist, der dort präsentiert wird und auch gut ankommt. Naja, Rute als Cartoonist ist ja schon sehr lange dabei, bespielt auch die sozialen Netzwerke wunderbar. Das ist sozusagen ein bisschen fürs Durchhalten und immer täglichen Erfreuen. Jasmin Schreiber schreibt über ihre Profession. Sie ist Sterbebegleiterin. Sterben üben ist das Blog und es geht sehr ans Herz. Und ich bin gespannt, wer denn heute Abend gewinnen wird, weil abgestimmt wird dann erst auch ja tatsächlich durch das Online-Publikum. Verliehen wird auch die Negativauszeichnung der Blogger des Jahres. Mhm. Wie kriegt man die denn und wer tummelt sich da unter den Nominierten? Also beim Blogger des Jahres kümmern wir uns jedes Jahr auch mit Menschen, die eine besondere Verantwortung haben, aber die dadurch aufgefallen sind, dass sie gegen die Freiheit oder auch gegen die Netzkultur gehandelt oder sich geäußert haben. In diesem Jahr ist es zum Beispiel die Bundeswehr, die negativ beim Berliner Kongress Republika aufgefallen sind durch einen sehr unsensiblen Auftritt. Anja Karliczek als Bundesbildungsministerin hält es nicht für nötig, dass 5G an jeder Milchkanne eingeführt wird, wie sie sagt. Und Axel Voss als Europaparlamentarier in seinem Kampf gegen die problematischen Änderungen des Urheberrechts auf EU-Ebene, wodurch sehr viele Netzgeflogenheiten nicht mehr möglich sind. Das sind die Blogger, die in diesem Jahr auffallen und da muss man wirklich sagen, dass es da das Publikum, glaube ich, dann nicht so leicht haben wird, da auch einen Sieger küren zu können. Heute Abend in der Sendung Fazit werden wir mehr über diese Preisverleihung hören. Die Wahl des goldenen Bloggers findet heute Abend zum 12. Mal in Berlin statt. Der Medienjournalist Daniel Fiene ist einer der Initiatoren des Preises. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.